Alter Ego. Gell, Rilkes Panther kannst du noch inwendig und singst hinter Stäben, zittrig, schwerhörig, für immer gefangen? Als ich mir den Verlust meiner Word-Dokumente vorgestellt habe, kam die Frage: Wozu könnte dies gut sein? Was kann ich lernen? Ich soll mich erinnern an die Flüchtigkeit des Virtuellen, anwesend sein, bis dato im dreidimensionalen Raum. Denken und Handeln werden zunehmend eingesaugt in bloße Simulationen, in denen Mann-Frau sich verliert, während die wirkliche Welt. Wir haben hier Wasser, das nass macht, scherzte jüngst ein Isländer. Die sprießende, die zertrampelte Erde, Tiere und Pflanzen und das Humankapital nach und nach ausgelöscht werden und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Ich weiß noch, wie mich als Kind der von Betrunkenen gegrölte Refrain »Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang« erschreckt, ja entsetzt hat. Ich war immer froh, wenn der 30. Mai vorüber war.